2a und 2b. Herzlich willkommen bei unserer Diskussionsrunde zum Feierabend auf Fox FM. Mein Name ist Frederik Koppitz und heute geht es bei uns um das Thema Leben und Arbeiten auf dem Firmencampus. Die Modefirma Sapphire hat letzte Woche hier in Frankfurt ihren neuen Firmensitz eröffnet. Einen gigantischen Campus für mehr als 5000 Mitarbeiter. Quasi eine Kleinstadt in der Stadt. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Während die einen darin ein tolles Beispiel einer neuen Arbeitskultur sehen, werfen andere durchaus kritische Blicke hinter die Fassaden dieser Arbeitswelt. Wie Arbeit und Leben auf dem Firmencampus verbunden sind, welche Vor- und Nachteile es gibt, welche Konsequenzen es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, wollen wir heute diskutieren. Im Studio begrüße ich dazu Shu Feng Lu, die zurzeit freiberuflich tätig ist, aber vor einigen Jahren selbst schon einmal auf einem Firmencampus in Brüssel gearbeitet hat. Und Peter Tuchmann vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Frau Lu, Sie haben eine Zeit lang als Junior Communications Manager auf dem Firmencampus eines belgischen IT-Unternehmens gearbeitet. Können Sie uns davon erzählen? Wie kann man sich so einen Campus vorstellen? Im Grunde ist es ein bisschen so, wie Sie es beschrieben haben. Eine Stadt in der Stadt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben normale Wohnungen, aber eben auf dem Campus. Dadurch hat man natürlich einen sehr kurzen Arbeitsweg. Und viele Kolleginnen und Kollegen sind auch deine Nachbarn. Das kann gut oder schlecht sein. Und wie war das für Sie? Gut oder schlecht? Also meistens gut. Ich mochte ja auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Eine Zeit lang habe ich mir sogar mit zwei Kollegen eine Wohnung auf dem Campus geteilt. Zur Arbeit zu gehen war dann so, als ob man nur das Zimmer wechseln würde und gleich wieder seine Freunde trifft. Ich fand das Leben auf dem Campus eigentlich sehr angenehm. Man muss den Campus selten verlassen und kann schnell Kontakt zu jungen Menschen auf der ganzen Welt knüpfen. Aber natürlich gab es auch Tage, an denen ich mir etwas mehr Privatsphäre gewünscht hätte. Das klingt ein bisschen nach Studentenwohnheim. Ja, das kann man durchaus vergleichen. In solchen Firmen arbeiten meist auch jüngere Menschen. Das Durchschnittsalter der Kolleginnen und Kollegen lag bei etwa 30 Jahren. Und da wir fast alle aus verschiedenen Ländern kamen, war Englisch unsere gemeinsame Sprache. Sie schmunzeln, Herr Tuchmann? Ja, dass das Durchschnittsalter so niedrig ist, könnte daran liegen, dass viele Mitarbeiter nach 1 bis 2 Jahren wieder verschwinden. Vielleicht liegt das an den niedrigen Löhnen? Solche Firmen zahlen immer noch Löhne wie ein Start-up, dabei machen sie aber riesige Gewinne. Das stimmt schon. Viele Leute kommen und gehen, junge Leute sind halt noch auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Sie wollen sich nicht so schnell festlegen. Aber ja, es stimmt, die Gehälter sind nicht so toll. Wenn man jung ist, ist einem die Arbeitsatmosphäre aber wichtiger als ein dickes Gehalt. Ich konnte in Shorts und T-Shirts zur Arbeit kommen und mir jeden Tag einen anderen Arbeitsplatz suchen. Feste Büros gab es nämlich nicht. Das fand ich schon sehr attraktiv. Kein Vergleich zu einem normalen Firmenalltag. Auf dem Frankfurter Campus gibt es nicht nur Wohnungen für Mitarbeiter, sondern auch eine Kita, Spielplätze und sogar ein Fitnessstudio. So kann man Arbeit und Familie besser vereinbaren. Herr Tuchmann, was sagen Sie dazu? Das klingt ja eigentlich, als ob ein Arbeitsplatz auf einem Firmencampus auch viele Vorteile hätte. Das klingt erstmal gut. Und wenn die Arbeitsatmosphäre wichtiger ist als das Gehalt, umso besser. Problematisch wird es aber dann, wenn Arbeit und Privatleben nicht sauber voneinander getrennt sind. Möchten Sie Ihr Privatleben denn wirklich mit Ihrem Arbeitgeber teilen? Der weiß ja dann wirklich alles über Sie, wie Sie wohnen, wie es mit der Familie läuft, wie es um Ihre Gesundheit steht, was Sie in Ihrer Freizeit machen, wie oft Sie Alkohol trinken. Nein, das finde ich nicht gut. Ich nenne sowas gerne den gläsernen Mitarbeiter. Wo sehen Sie denn genau die Gefahren, Herr Tuchmann? Das Problem ist aus meiner Sicht, dass die Privatsphäre der Mitarbeiter nicht geschützt ist. Ihren Vorgesetzten geht es nichts an, was sie in ihrer Freizeit machen. Ob sie Sport treiben, sich gesund ernähren, ob sie in ihrer Freizeit Alkohol oder Drogen konsumieren, ob sie sich politisch engagieren, Streit mit ihrem Partner haben und so weiter. Wenn der Arbeitgeber diese Informationen über seine Angestellten hat, dann kann er sie in seinem eigenen Interesse ausnutzen. Zum Beispiel könnten sie eine Rolle spielen bei der Frage, ob ein Mitarbeiter befördert wird oder eine Gehaltserhöhung bekommt. Das klingt ziemlich kritisch. Gleichzeitig behaupten solche Unternehmen auch, dass die Work-Life-Balance auf dem Campus besonders gut ist. Es gibt flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, in Teilzeit oder mobil zu arbeiten. Wie sehen Sie das? Einerseits ist es gut, andererseits verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Leben immer mehr. Schon heute müssen viele Arbeitnehmer immer erreichbar sein, machen Überstunden, nehmen oft Arbeit mit nach Hause oder ins Wochenende. Die normale Arbeitszeit laut Vertrag beträgt meistens 40 Stunden pro Woche. Tatsächlich aber arbeiten viele Menschen zwischen 50 und 60 Stunden. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, dann wird ihnen vorgeworfen, dass sie sich nicht ausreichend mit dem Unternehmen identifizieren. Dieser Trend wird bei der Arbeit auf einem Firmencampus noch verstärkt. An dieser Stelle möchte ich gern noch eine weitere Meinung zu dem Thema einholen. Vor der Sendung haben wir mit Frankfurterinnen und Frankfurtern gesprochen, die in der direkten Umgebung des neuen Campus wohnen, und sie gefragt, was sie davon halten. Wir hören uns mal an, was Ariane Hellwig gesagt hat. Also wir waren schon sehr überrascht, dass hier plötzlich dieser riesige Campus entstanden ist. Wie viele meiner Nachbarn ärgere ich mich darüber. Eigentlich hätten wir uns gewünscht, dass auf dem Gelände ein Park mit Spielplätzen entstehen würde. Was aber der eigentliche Skandal ist, seit dem Baubeginn sind überall in der Umgebung die Mieten gestiegen. Ich habe schon von einigen Nachbarn gehört, die wegziehen müssen, weil sie sich die Mieten einfach nicht mehr leisten können. Wie Frau Hellwig waren viele der von uns befragten Anwohner der Meinung, dass der neue Campus die Stadt verändert. Auch über diesen Aspekt werde ich gleich noch mit meinen Gästen diskutieren. Jetzt hören wir aber kurz etwas Musik. Passend zum Thema ein Lied der Band Ton.